von der Welt. Bei ihr, da darf ich alles, wie mir es grad gefällt. Und schimpft dann meine Mutti, ach du verwöhnst ihn noch. Dann lächelt Oma zärtlich und sagt, ich darf das doch. Oma so lieb, Oma so nett, ach, meine Oma nicht hätt, wär's auf der Welt so traurig und leer. Denn eine Oma wie dich gibt's nie mehr. In Omas kleinem Zimmer sitz ich so gern bei ihr. Sie weiß die schönsten Märchen und die erzählt sie mir. Ich streichle ihre Hände und schaut sie mich dann an und fragt, was ist mein Junge? Sag ich ganz leise dann. Oma so lieb, Oma.